Die Mädchen brachten die letzten Unterrichtsstunden hinter sich. Am späten Nachmittag wurden einige Schülerinnen von ihren Eltern oder deren Bediensteten abgeholt. Andere wurden vom Lehrpersonal zum nahegelegenen Bahnhof gebracht. Victoria und Mary Ann machten sich nun abermals auf, um bei Tage den Keller zu erkunden. Die arme Bess. Sie hat sich doch so gefreut, über die Ferien nach Hause zu können. Als sie am Anfang des Schuljahres zu uns kam, war ihr Bruder erst wenige Monate alt. Ich kann verstehen, dass sie ihn gerne wiedergesehen hätte. Ja, schade für sie. Vielleicht kann sie uns ja irgendwie helfen, Mrs. Bingles Geheimnis aufzudecken. Hör mal, da ist jemand im Kellerraum. Mrs. Bingle ist doch zum Bahnhof gefahren. Sie kann es also nicht sein. Was habt ihr denn hier zu suchen? Ihr stört! Ich habe zu tun! Ich muss hier aufräumen! Seltsam. Das sollten wir doch machen. Wir wurden extra hier runtergeschickt. Dann bin ich ja wohl überflüssig. Mir soll's egal sein. Meinetwegen macht ihr euch die Hände schmutzig. Ich hab auch sonst noch genug Arbeit zu verrichten. Wie kannst du nur? Du hast gelogen, Victoria. Was ist, wenn Mr. Bradley mit Mrs. Bingles spricht? Wir kommen in Teufels Küche. Dann behaupten wir einfach, er hätte uns falsch verstanden und dass wir uns nur unnützlich machen wollten. Außerdem glaube ich nicht, dass er etwas sagt. Der war doch froh, dass er nicht weitermachen brauchte. Ist das staubig hier? Ich denke, hier hat seit Jahrhunderten niemand mehr sauber gemacht. Und überall Spinnenweben und... da hängt ein großer Käfer drin. Du stellst dich an, als wärst du erst 10. Hätte ich mal lieber Beth mitgenommen. Die hätte sich nicht so angestellt, obwohl sie 2 Jahre jünger ist als du. Ist ja schon gut. Sieh mal hier, hinter den Büchern. Die Wand ist voller Ruß. Hier muss es mal gebrannt haben. Tatsächlich. Und hier, an dem kleinen Kellerfenster. Der Rahmen sieht auch so aus, als hätte es mal gebrannt. Und dann hat jemand einfach mit weißer Farbe darüber gestrichen. Wann es wohl gewesen ist? Schau mal, wer uns von draußen beobachtet. Das ist doch die Katze von Mr. Bradley. Sie guckt durchs Kellerfenster. War das die Kellertür? Oh nein! Hallo? Hört uns niemand? Mr. Bradley! Uns hat jemand eingeschlossen. Das gibt's doch nicht. Hallo? Bitte lasst uns raus! Entschuldigt, da war ich mit meinen Gedanken wohl woanders. An euch habe ich nicht mehr gedacht, Mädchen. Gut, dass Sie uns noch gehört haben. Jetzt mag ich da aber nicht wieder runter. Na, ich hab's doch noch gemerkt. Ich hatte auch ungern die Nacht im Keller verbracht. Sagen Sie, Mr. Bradley, hat es dort mal gebrannt? Was sagst du? Ob es mal gebrannt hat? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich arbeite hier erst seit 5 Jahren. Vorher war ich Butler bei Lord Williams, müsst ihr wissen. Ach so, ist ja auch nicht so wichtig. Frag doch einfach den alten Jack Horowitz, den Gärtner. Der arbeitet hier doch schon fast sein ganzes Leben lang. Der weiß alles, was hier jemals passiert ist. Das machen wir, dankeschön. Aber jetzt stört nicht länger. Ich muss ja doch die Arbeit wieder alleine machen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir morgen unternehmen, oder? Dann nehmen wir aber die Räder.